König Viktor Emanuel III., der nur auf eine Gelegenheit gewartet hatte, den neapolitanischen Sündenpfuhl trockenzulegen, beauftragte seinen Kriegsminister mit den Ermittlungen. Somit sollte der Fall von den Carabinieri Reali, der für ihre Disziplin und Effizienz bekannten Militärpolizei, übernommen werden, statt von den womöglich zu korrupten örtlichen Beamten. Die Carabinieri durchkämmten die Schlupfwinkel der Camorra und quetschten ihre Informanten aus. Sie erfuhren, dass Supercapo Enrico Alfano das Paar verdächtigt hatte, mit der Polizei zu reden. Er wurde sofort festgenommen. Alfanos zahlreiche Freunde und Unterstützer machten sich daran, ihn frei zu bekommen. Wie schwer das wirklich war, ist nicht ganz sicher. Alfanos Stern stand hoch am Firmament Italiens. Sein Pate, ein einflussreicher Priester, bewirkte schließlich die vorläufige Entlassung des Verdächtigen. Doch die Anklage blieb bestehen. Vor diesem aufziehenden Sturm floh Alfano aus Neapel in verschiedenen Verkleidungen von Dorf zu Dorf. Die Polizei von San Liuzio erfuhr, dass der Verdächtige sich in ihrer Stadt aufhielt und umstellte umgehend das Haus. Doch Alfano entschlüpfte und nahm einen Zug nach Rom. Dort kam er zum Schluss, seine einzige Hoffnung sei Amerika. Von einem Komplizen ließ er sich einen falschen Pass anfertigen und buchte eine Überfahrt auf der California. New York, die rettende Insel, für so viele Kriminelle aus Süditalien lockte. Genau das, was Petrosino schon seit Jahren angeprangert hatte, nämlich die Leichtigkeit, mit der Mörder aus Italien nach Amerika reisen konnten, hatte nun sein berühmtestes Beispiel gefunden. Der mächtige, überall gefürchtete Enrico Alfano, Kopf der abscheulichsten Verbrecherorganisation aller Zeiten, war nun als vermutlich meistgesuchter Flüchtling der Welt unterwegs nach Manhattan.